50 languages. 62. Fragen stellen 1. Lernen. Lernen die Schüler viel? Nein, sie lernen wenig. Fragen. Fragen Sie oft den Lehrer? Nein, ich frage ihn nicht oft. Antworten. Antworten Sie bitte. Ich antworte. Arbeiten. Arbeiten. Arbeitet er gerade? Ja, er arbeitet gerade. Kommen. Kommen Sie? Ja, wir kommen gleich. Wohnen. Wohnen Sie in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.